So, jetzt kommen wir zu einem anderen Song. In deinem Zimmer brennt noch Licht, heißt der Song, den du, Freddy, auch nochmal sehr hervorgehoben hast in unserem letzten Gespräch. Es ist ein sehr mystischer und geheimnisvoller Song. Das ist durchaus außergewöhnlich. Ist das erste Mal, dass ihr solch einen Weg gegangen seid? Ist das etwas Neues? Ja, aber das ist wirklich rein zufällig so gewesen. Ich kam hier ins Studio und unser Felix hatte diese Nummer hier liegen, also diese Musik fertig zu dem Song. Und es fehlte ein Text und das war so mystisch alles und ich fand das so schön und ich war immer ein riesen Tatort-Fan und der alte Fan. Und wenn man sich mal so ein bisschen überlegt, ist es so ein bisschen, als wenn es auch so ein Tatort-Krimi ist oder so, ne, diese Musik. Und ich habe gesagt, da muss auch ein mystischer Text hin. Und wenn man ja schon mal verliebt war und die Liebe verloren hat, dann weiß jeder, dass man hin und wieder schon mal ein bisschen, ja, das sollte man eigentlich nicht tun, aber mal ein bisschen beobachtet hat, ne. So, wenn du weißt, dann deine Liebe ist da im Café und dann gehst du mal gucken, wie sieht sie denn heute aus, was macht sie denn so? Und so ist der Song auch gemeint, dass da jemand ist, der einfach nicht loslassen kann und seine alte Liebe immer mal wieder beobachtet und sich quasi Sorgen macht, dass es ihr schlecht geht und einfach nur wissen will, dass es alles gut ist, sie quasi begleitet, bis sie dann abends ins Bett geht und ihr Licht löscht und die Vorhänge zuzieht und ich sie dann nicht mehr im Auge habe und dann bin ich beruhigt, dass sie schläft und alles ist super. Eigentlich ist es ein behütendes Lied. Ich kann dazu nichts sagen. Ich bin der hinter dem Vorhang sitzt. Nein, Quatsch, Spaß.